lang getextet, Blut und Schweiß vergossen. Wir haben jede Sekunde von dieser Zeit genossen. Scheiß auf Beef zwischen Brüdern, fuck, wir stehen zusammen. Und wir gehen zusammen, bis wir zum Weg gelangen. Auf die Stufe des Glücks oder bis zum Fight Club. Für einen Stift und Papier machen wir dich gleich platt. Uns egal, was ihr denkt, das ist Too Young's Lifestyle. Wenn du uns nicht magst, dann hast du Punk kein Style. Freude kommen und gehen, Träume bleiben bestehen. Und erreichst du sie, weilst du noch Freuden drehen. Doch bis es soweit ist, wirst du gefickt oder kämpfst. Denn auf diesem Weg wird dir nix nur geschenkt. Wohin der Weg uns führt, das steht in den Sternen. Doch eins steht fest, diesen Weg gehen wir gerne. Durch Höhen und Tiefen und nix kann uns stoppen. Auch ohne Major Deal sind die Hits nicht zu toppen. Für euch ist das das Ende, für uns nur der Anfang. Denn unser Fortschritt ist das Gegenteil von langsam. Das Gegenteil von wandern, wir scheißen auf die anderen und versuchen unser Glück. Kein Schritt geht zurück. Außer vielleicht, um kurz Anlauf zu holen. Ob ihr's glaubt oder nicht, wir sind bald auf dem Thron. Denn jedes gute Tape lässt Platz für eine Fortsetzung auf der Chitin Track. Nur aus deinem Wort fällt die Gegenwart vorbei, unser Blick nach vorn. Ich mach mir keine Sorgen, denn das Schicksal sorgt. Nach dem ersten Free Track und dem zweiten Tape, jeden Tag und jede Nacht, wie es weitergeht. Unsere Freunde zähl ich ab, auf nur einer Hand. Lieber ein Wolf als ein Schaf, das für uns fighten kann und uns begleiten kann, für die wir treu sind. Vater, Mutter, Schwester, Bruder und Freundin.